Und hier war halt eine Wiese gewesen. Ein Biotop, könnte man auch sagen. Also auf jeden Fall, die lange Zeit nicht genutzt wurde. Sie wurde genutzt. Also sie wurde sehr wohl genutzt, nämlich um mit dem Hund rauszugehen, um hier zu grillen oder auch Party zu machen, Lagerfeuer anzumachen und so weiter. Es gab hier auch Open-Air-Kino schon im Sommer auf der Wiese. Und das war einfach so ein Ort gewesen, von denen es einige, finde ich, auch in diesem Stadtteil immer noch gab und gibt, die ich so wilde Fläche nennen würde. Also so Flächen, die nicht verplant sind, die nicht einen bestimmten Zweck dienen oder so, sondern einfach die genutzt werden konnten zu dem Zweck, wo die Leute irgendwie das Gefühl hatten, da bietet sich das an für. Die Befürchtung, die ich habe, ist, dass im Rahmen dieser ganzen, ob das nun IBA oder internationale Gartenschau ist, dass solche Flächen eben zunehmend, ja, ich würde mal sagen, domestiziert werden. Also sie werden praktisch erstmal vernichtet, dann neu gestaltet und was dann übrig bleibt, sind entweder schöne Parklandschaften, also geglättete Flächen, würde ich sie nennen, wo aber diese Nutzbarkeit überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eigentlich irgendwie ein Bild einer schönen, glatten Realität mit hübschen Parklandschaften zum Flanieren, die aber für mich als Raum viel weniger wertvoll sind als so eine Wiese zum Beispiel oder als ungeordnete Fläche, wie ich sie dann bezeichnen würde. Weil das fand ich tatsächlich in Wilhelmsburg immer, hat eine große Qualität zum Leben ausgemacht, dass es solche Flächen gibt, die keiner genauen Nutzung zugeordnet sind. Und das verschwindet hier gerade wieder mal. Jetzt sehen wir hier Bagger und eine Fläche, wo keine Wiese mehr zu sehen ist, sondern nur noch Bauland.